Sie eher bei 7. Das ist 2 Tagen, circa 7. Ja. Wenn ich richtig verstanden habe. Okay, vielen Dank. Und Frau Wöhler, wenn ich richtig verstanden habe, Sie haben sehr, sehr starke Schmerzen. Möchten Sie noch einen Schmerzmittel? Kann ich Ihnen Also geben? ich habe Schmerzmittel ausprobiert, Ja, Ibuprofen. Ibuprofen. Ja, das habe ich gestern genommen, 2 Tabletten, aber das hat nicht viel geholfen. Im Augenblick kann ich es aushalten, wenn es nicht allzu lange dauert jetzt, die Untersuchung. Okay. Und wie viel Milligramm haben Sie Ibuprofen eingenommen? Ich glaube, da stand 400 drauf. Da habe Ja, ich zwei ja. genommen gleichzeitig. Gleich mal. Okay, insgesamt 800 Milligramm, aber gestern Abend. Gestern, aber es hat Ja. nicht viel geholfen, war Ja. kein guter Erfolg. Okay. Haben Sie noch Schwellungen? Und dann, ich würde gerne wissen, strahlende Schmerzen irgendwohin aus, zum Beispiel in den Unterschenkel, Nein, nein, da nein, sie sind nur am nach oben. Oberschenkel. Nur Unterschenkel. Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen oder Schwellungen? Habe ich keine Erklärung für, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich Okay. kenne keinen Grund. In der letzten Zeit haben Sie ähnliche Beschwerden? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Ja. Alle sind plötzlich aufgetreten. Wenn Ja, Sie aber Beschwerden langsam, haben. Ja, langsam. Sie haben sich langsam. langsam entwickelt. Ja, langsam entwickelt. Entwickelt. Und ja, gibt es, haben Sie noch andere Beschwerden? Ja, die Schmerzen eben, dass Ja. das so leicht geschwollen ist und die Haut ist so ein bisschen wärmer. Da an der Stelle. Das ist Ja. etwas warm. Aber sonst habe ich keine anderen Beschwerden. Gibt es noch eine Farbveränderung oder? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Nein, nur ein bisschen Wärme. Gibt es noch ja, keinen Rotausschlag oder Nee, habe ich nicht gesehen. Hautausschlag? Okay. Und dann, Frau Welle, haben Sie Fieber? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe nicht gemessen, aber ich habe nicht das Gefühl. Okay. Schwitzen, ach, Schweiß, Kaltschweiß oder sowas haben Sie Nee, noch? nee. Nein. Okay. Haben Sie noch Übelkeit oder Erbrechen in der letzten Zeit? Also mir ist so etwas übel jetzt, aber erst seit 2 Tagen, seitdem die Schmerzen so stark sind. Aber übel ist mir etwas, aber ich habe nicht erbrochen. Okay, ohne Erbrochen. Vielen Dank. Und haben Sie noch Herzrasen, Herzklopfen, Atemnot oder Engegefühl? Nee, nee. Herzrasen, Nein. Herzklopfen habe ich nicht. Nein. Okay. Okay. Und dann haben Sie noch eine Probleme, zum Beispiel beim Wasserlassen. Oder? Nein, Wasser lassen. Ich muss in der Nacht ein bis zweimal auf Toilette Wasser lassen, aber das schon seit einigen Jahren. Hängt davon ab, wie viel ich abends trinke, wie viel Wasser ich trinke oder Tee. Toilette ist in Ordnung. Stuhlgang habe ich jeden Tag. Okay, kein Problem beim Wasserlassen oder Stuben. Haben Sie noch eine Schlafstörung? Wegen dieser Ja, in den letzten Schmerzen. Tagen schon durch die Schmerzen. Da konnte ich schlecht schlafen. Sonst kann ich eigentlich ganz gut schlafen. Okay. In den letzten 2 Tagen schmerzbedingte. Ich habe das notiert und Gibt es noch etwas gleichzeitig Beschwerden? Ist Ihnen etwas aufgefallen? Nee. Zum Gleichzeitig Beschwerden, so gleichzeitig habe ich nicht. Nee. Beispiel fühlen Sie sich müdig, erschöpft oder? Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen erschöpft heute, weil eben auch gerade die letzten Tage mit den Schmerzen, nicht? Deswegen habe ich nicht gut geschlafen und da bin ich jetzt etwas erschöpft, ja. Okay, und wie ist Ihr Appetit und Durst? Gibt es eine Appetit war eigentlich ganz gut, der Appetit. Jetzt mit den starken Schmerzen war der Appetit nicht so gut, da habe ich nicht so viel gegessen, habe ich versucht zu trinken. Ja. Ja, okay, und in der letzten Zeit haben Sie noch eine Gewichtsveränderung, haben Sie schon bemerkt? Nein, mein Gewicht habe ich eigentlich gehalten. Ja, nein. Okay. Haben doch irgendwelche Erkrankung? Ja, auf alle Fälle. Ich habe seit einigen Jahren habe ich eine chronische Bronchitis war da auch und bin da auch in Kontrolle beim Lungenarzt. Ja. Und ich nehme da auch was ein Spray, aber ich war jetzt, das hat so einen schwierigen Namen. Ich habe das vergessen. Mein Mann bringt das aber später nach in die Ambulanz. Der bringt die Medikamente alle mit. Aber ich weiß diesen Namen des Sprays nicht. Da muss ich zweimal am Tag nehmen. Okay, haben Sie noch einen Medikamentplan dabei, oder? Nein, habe ich leider nicht. Ja. Bringt mein Mann alles mit. Okay, kein Problem. Ich werde mit Ihrem Hausarzt in Verbindung Ja. setzen. Ja, kein Problem. Ich hatte als Kind, musste ich eine Spreizhose tragen als kleines Kind. Da hatte ich Probleme mit der rechten Hüfte. Ja. Aber das hat sich dann wieder gegeben und danach habe ich da auch keine Beschwerden mehr gehabt. Okay. Wurden Sie schon mal operiert wegen dieser Beschwerden? Ja, wurde ich, ja. Also ich wurde vor 30 Jahren operiert. Da wurde meine Tochter geboren mit Kaiserschnitt. Das war vor 30 Jahren. Ja. Und vor 10 Jahren wurde ich operiert an der Schilddrüse, weil ich hatte eine vergrößerte Schilddrüse und auch zwei Knoten Zwei Knoten. im Oh, rechten Schilddrüsenlappen. Und da wurde die Schilddrüse weitgehend entfernt. Und da muss ich dann jetzt auch immer eine Tablette nehmen, jeden okay, Tag. welche Die kenne ich, das Medikamente? ist L-Thyroxin. L-Troxin, okay, L-Troxin. Kennen Sie, wie viel Mikrogramm? Da steht hinter 50. Hier steht 50. Ja, da nehme ich eine morgens. Und eine morgens regelmäßig. Ja, und dann wurde ich vor 1,5 Jahren. Ja, 1,5 Jahre wurde bei mir Bronchialkrebs festgestellt. Ah, Und da wurde ich okay. operiert. Das war auf der rechten Seite. Wurden Teile von meiner Lunge entfernt. Rechte Seite. Rechte Seite, Teile von meiner Lunge wurden entfernt. Und anschließend wurde es noch bestrahlt. Ja. Bestrahlungsbehandlung nach der Operation. Okay. Und ich bin da aber auch immer in Kontrolle. Und zuletzt war ich vor 4 Monaten bei der Kontrolle und da war soweit alles in Ordnung. Alles gut. Aktuell, Sie haben kein Problem, ja. Okay. Sie haben schon gesagt, letzte Kontrolle war vor 3 Monaten. 4 Monaten, vor vier. Vier Monaten, okay. Ich habe das notiert und war. Alles war in Ordnung. Und haben Sie noch Husten? Manchmal habe ich schon Husten durch die chronische Bronchitis. Chronische Bronchitis. Sie haben schon gesagt, aber ich würde gerne wieder fragen, wann war letzte Kontrolle beim Lungenarzt? Ja, da war ich jetzt ja auch beim Lungenarzt wegen dem Krebs auch. Da war ich beim Lungenarzt vor 4 Monaten. Und der hat aber auch ausführlich Blut abgenommen und getestet. Aber er sagte, soweit ist das jetzt erstmal gut. Ich muss aber auch noch zum Onkologen gehen. Da muss ich auch noch hin, aber das ist erst, die Kontrolle ist erst in, ich glaube, im Mai. Also jetzt in 6 Wochen, 8 Wochen. Haben Sie noch andere Erkrankung? Nein, sonst habe ich keine Erkrankung. Okay. Haben Sie chronische Bronchitis und haben Sie noch Bronchialkrebs? Wegen dieser Beschwerden haben Sie schon operiert worden? Und ja, als Medikamentös nehmen Sie außer Eltroxin andere Ja, Medikamente? einmal dies für die Bronchitis, Spray. Aber ich kann Ihnen den nicht sagen, den Spray. Das wird geklärt. Mein Mann bringt das Präparat, das. Okay. Wegen Bronchitis und eine andere Medikament. Nur Eltroxin und wegen Bronchitis ein Ja. Spray. Okay, das ist alles. Okay. Frau Weller, haben Sie noch Allergien gegen etwas? Nein, Allergien habe ich nicht. Nein. Nein. Unverträglichkeit? Nein. Frau Weller, rauchen Sie? Nicht mehr. Ich habe geraucht bis zur Diagnose Bronchialkrebs. Also bis vor 1,5 Jahren habe ich geraucht. Lange, 30 Jahre lang. Und jeden Tag eine Schachtel Zigaretten. 30 Jahre lang, Ja. ja, haben Sie schon geraucht unter 1,5 Jahren. Ja, vor 1,5 Jahren bekam ich ja die Diagnose Lungenkrebs, Ja. Bronchialkrebs, und da habe ich das Rauchen aufgehört. Okay, super, super, gut zu hören. Das ist eine sehr schöne Entscheidung. Und ja. Trinken Sie Alkohol? Ja, wenig. Ein bis zwei Glas Wein pro Woche. Glas Wein pro Woche. Entschuldigen Sie bitte, bitte nehmen Sie diese Fragen nicht persönlich. Haben Sie schon einmal Drogen konsumiert, oder? Nein, habe ich nicht. Nein, niemals. Okay. Okay. Frau Wöller, ich möchte wieder fragen, wann war Ihre Strahlentherapie? Die war direkt Wegen nach der Operation. nach der Nach der Operation. Operation, also einige Wochen später. Ich weiß nicht, Einige 4 Wochen, Wochen fünf Wochen später. später, 4 Wochen später war eine Bestrahlungsserie. Aber das waren einige Bestrahlungen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es waren, glaube ich, mindestens 20. Wie lange dauert Strahlentherapie? Ja, das war einige Wochen. Nur einige Wochen. Okay. Ja. Nach dem OP. Kennen Sie die Gewebeprobe-Ergebnisse? Was waren die Pathologiebefunde oder Weiß ich Ergebnisse? nicht. Man hat mir nur gesagt, das ist Krebs, das ist Ja, Lungenkrebs, Bronchialkrebs. okay, kein Problem. Ja, ich werde mit Ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Dann nehme alle Ergebnisse. Okay. Und Frau Weller, haben Sie noch in Ihrer Familie irgendwelche chronische Erkrankungen, von denen ich Ja. wissen wollte? Mein Vater, der hatte Lungenkrebs und da ist er auch Ja. dran gestorben. Da war er 68 Jahre alt. Im Alter von 68 Jahren ist er an Lungenkrebs verstorben. Okay. Es tut mir leid. Und Ihre Mutter? Die Mutter, die ist jetzt 89 Jahre alt, die lebt. Die hat Alterszucker und sie hat schwere Arthrose an der rechten Hüfte. Richtig, Hüfte, schwere Arthrose. Und dann habe ich noch einen Bruder, Okay. der ist 60 Jahre alt, der hat hohen Blutdruck und er hat hohe Harnsäure und auch zweimal Gichtanfall schon gehabt. Ihre Bruder. Gicht, Ja, Gicht. Harnsäure, die ist hoch, Harnsäure und hat zweimal Gichte gehabt und er hat starke Schuppenflechte. Starke Schuppenflechte. Diese Patient, entschuldigen Sie, ich habe nicht genau verstanden. 60 Jahre alt, Ihre Bruder. Ja, 60 Jahre. Er Okay. ist ein Jahr jünger als ich. Ja. Ihre Mutter? 89. Ja, 89. Okay. Ich habe das war notiert. Vielen Dank für die Information. Und ja. Ihre Bruder hat Gichtanfälle und Schuppenflechte. Ja. Okay, vielen Dank. Frau Wöller, sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet und wohne mit meinem Mann zusammen. Die Tochter lebt Okay. nicht mehr bei uns. Die ist ja schon 30 Jahre alt. 30 Jahre, eine Tochter. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Polizistin Ja. und war bis zu der Operation an der Lunge war ich im Außendienst und jetzt seit der Operation arbeite ich im Innendienst. Das ist weniger Ja. Ja, stressig. natürlich. Deswegen. Innere Arbeit. Okay, vielen Dank. Und Frau Wille, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Nein, es ist ja eigentlich alles gesagt worden. Okay, vielen Dank. Haben Sie noch irgendwelche Rotausschlag, zum Beispiel im Gesicht oder andere Regionen? Nee. Nein, gar nicht. Enşebeşe verdin, haben Sie nicht bemerkt. Und haben Sie schon gesagt, haben Sie keine Atemnot oder Nein, habe ich nicht. Engegefühl Zurzeit oder? Atemnot habe ich nicht. Nee. Okay. Sie haben keine Bluthochdruck oder Habe ich nicht. Enşebeşe. Okay, vielen Dank. Okay. Frau Wähler, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Okay. Haben Sie noch Fragen, oder? Nein, habe ich nicht zurzeit. Okay. Danke. Okay, Ja, danke. gut, dann haben Sie jetzt einige Minuten Zeit, die Patientensprache zu übersetzen in Fachbegriffe, wenn es geht. Denken Sie an die Begriffe wie Übelkeit oder so etwas. Und die Kollegen, die zugeschaut, zugehört haben, herzlich willkommen. Gibt es noch Ergänzungsfragen? Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Treten die Schmerzen meistens tagsüber oder nachts auf? Die sind immer. Immer. Die sind immer. Und besonders seit 2 Tagen. Bisher konnte ich ja noch mich bewegen in der Wohnung, zur Toilette gehen und so. Aber das kann ich seit 2 Tagen nicht mehr. Ich kann nicht auf dem Bein stehen. Ich kann nicht gehen. Sie können nicht gehen. Okay, danke schön. Frau Wähler, ich möchte noch eine Frage Ja. stellen. Haben Sie noch Sport treiben? Sport treibe ich nicht, nee. Nee, früher habe ich das mal gemacht, aber ist schon lange her. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Haben Sie eine Seckenbiss bemerkt wörtlich oder in der letzter Zeit? Zeckenbiss. Habe ich nicht bemerkt. Nein, nein, kann ich nicht sagen. Habe ich nicht bemerkt. Nein. Haben Sie in den Beinen gestoßen? Ja, das ist eine durchaus wichtige Frage. Hatten Sie in letzter, ich würde gefragt haben, an Ihrer Stelle, haben Sie in letzter Zeit zum Beispiel einen Unfall gehabt oder einen Sturz? Ja, ein Unfallereignis, kann ja mal sein, dass jemand gestürzt ist, vor einigen Tagen sogar und jetzt Schmerzen hat. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich irgendwie verletzt gestoßen habe oder dass ich einen Unfall hatte. Nein, habe ich nicht. Haben Sie offene Wunde in der betroffenen Bein? Nein, Offene Wunde. offene Wunde habe ich nicht bemerkt. Nein. Nein. Das ist nur etwas geschwollen, da an der Hauptschmerzstelle, da am Oberschenkel, oberhalb des Knies. Und es ist etwas wärmer, etwas, aber nicht viel. Wie kommen Sie in den Krankenhaus? Wie kamen Sie in den Krankenhaus, in Ein das Nachbar hat mich gefahren, der hat einen Rollstuhl gehabt. Und da hat er mich in den Rollstuhl gesetzt und hat mich dann hierhin gefahren mit dem Auto und dann hinten in die Krankeneinfahrt. Ich bin nicht mit dem Krankenwagen gekommen. Mein Nachbar, der ist stark. Es wäre noch eine Frage vielleicht zu stellen, zum Schmerz. Fragen Sie den Schmerzcharakter. Ja, wie ist der Schmerz? Ist der Schmerz Ja. stechend? Ist er klopfend? Ja. Nein, der Schmerz ist eher dumpf, dumpf und bohrend. Das ist der Schmerzcharakter. Okay, dumpf und bohrend. Dumpf und bohrend. Ich konnte nicht genau folgen. Die Schmerzintensität wurde gefragt, oder nicht? Ja, die Schmerzintensität war im Anfang so 3 bis 4 und jetzt seit 2 Tagen ist sie fast 7. Sieben. Ja. Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen? Ja, das hat der Kollege auch schon gefragt. Ich habe Ibuprofen genommen, 400, 2 Tabletten auf einmal gestern, aber es hat keine Wirkung gezeigt. Hat jemand noch Fragen? Wir können ja den Kollegen mal noch 1, 2 Minuten in Ruhe sich vorbereiten lassen, so gut das geht, und dann komme ich sofort wieder. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Es geht um Marion Vela, 61 Jahre alt und geboren am 17.09.1964. 1,64 Meter groß und 65 Kilo wiegt. Frau Marion Behler stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Tagen rechtzeitige Oberschenkelschmerzen kurz vor rechte Knie. Und seit 3 Tagen sie hat auch eine dicke und geschwollene Beine. Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Ja. Die Schmerzen sind erst seit 3 Tagen. Geschwollen seit Ja, und drei die Schmerzen, seit wann sind die Schmerzen? Entschuldigen Sie. Seit 3 Tagen. Sie hatte eine 3 Wochen. Drei Wochen. Also die Ja. Patientin hat berichtet, seit 3 Wochen habe ich Und Schmerzen am Oberschenkel. Ja, Oberschenkel. am Oberschenkel und zwar am unteren Oberschenkel, also oberhalb des Knies. Ja. Ja? So, das ist seit 3 Wochen, aber jetzt seit 2 Tagen haben die Schmerzen zugenommen. Sie sind ganz stark geworden, ja? Sodass Ja. sie jetzt sich nicht mehr gut bewegen kann. Und die Schwellung bezieht sich nur auf den Schmerzpunktum Maximum, also am Oberschenkel, nicht das ganze Bein. Es ist nur eine bestimmte Schwellung in einem bestimmten Ja, Bereich, so ja. groß wie vielleicht wie eine Handfläche oder so. Ja, die Schmerzen Ja. schützen nicht irgendwohin aus. Genau. Versuchen Sie jetzt mal medizinische Fachbegriffe einzusetzen. Ja, okay. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Beschreiben Sie noch mal den Schmerz, wo der Schmerz ist, in welchem Körperteil und möglichst mit dem medizinischen Begriff. Sie haben gesagt Oberschenkel. Oberschenkel, Femur. Femur, ja genau, das Femur, wissen Sie. Nennen Sie beide. dann ruhig Femur. Ja. Und wenn die Patientin sagt, ich habe Schmerzen im rechten Femur und zwar im Femur. unteren Bereich, dann heißt das eher im distalen Femur, Ja. distal. Ist Ja, alles die wunderbar. Schmer Patientin berichtet über Schmerzen im distalen Femur oder man kann auch sagen suprapatellar, ja, Super, Patella, ist schön. suprapatellar, weil es direkt oberhalb der Kniescheibe ist, ja, suprapatellar, dann hat man den Ort lokalisiert. Und verbunden mit einer lokalen Schwellung und Ja. leichten, kann man ruhig sagen, Überwärmung. Ja. Ja, leichten Aber Überwachung. Femur sollten Sie ruhig sagen. Distaler Okay. Femur. Na? Die digitale Firma. Gut. Okay. Schmerzintensität liegt vor 2 Tagen 4 und 5 von 10 und letzte 2 Tagen 7 von 10 auf einer Ja, Schmerzskala. okay. Und deswegen, der Patient hatte 2 Tabletten Ibuprofen 400 Milligramm eingenommen, aber das hat nicht geholfen. Okay, gut, das ist jetzt der Schmerz. Wie wird der Schmerz beschrieben? Können Sie den Schmerz, hat die Patientin ihn beschrieben, wie der ist? Schneidend, bohrend, stechend? Die Patient hat berichtet, dass die Schmerzcharakter dumpf und bohrend. Okay, gut, dann haben wir das. Wir haben einen starken Schmerz, VHS-7, dumpf und bohrend mit lokaler Schwellung und Überwärmung und der Ja. Schmerz ist distaler Femur, suprapatellar. Dann haben wir die Lokalisation, das ist schon mal gut. Und hat die Patientin so etwas schon einmal gehabt? Der Patient hat bei der Vorerkrankung erwähnte sie eine chronische Husten und Nein, hat die vorhandene Papillen. Patientin diesen Schmerz? Ist das zum ersten Mal dieser Schmerz? Oder hat sie diesen Schmerz früher schon einmal gehabt? Vores Jahr oder vor 2 Jahren? Ja, früher schon unsere Patienten ähnliche Beschwerden gehabt, aber in der letzten Zeit die Schmerzen sind schlimmer geworden. Okay, gut. Ja, das ist gut. Hat die Patientin einen Unfall gehabt? Keine. Sowas hat sie nicht, ja. Also sagen Sie ruhig an, ein Unfallereignis liegt wohl nicht vor. Ja, das ist wichtig, weil Ein das Unfall wird liegt garantiert vor. gefragt werden in der Prüfung von einem Oberarzt, der fragt, garantiert liegt ein Unfall vor oder ein Sturzereignis. Ja, das möglichst immer fragen. Gut, das haben wir jetzt. Gibt es, hat die Patientin chronische Erkrankungen? Sie wollten gerade damit beginnen. Ja, die Patientin erwähnte, sie hatte eine chronische Bronchitis, aber unter Kontrolle. Und seit 1,5 Jahren bei ihr eine Bronchialkrebs diagnostiziert. Bronchialkrebs, ja, Bronchialkarzinom. Ja, Bronchialkarzinom diagnostiziert. Vor 1,5 Jahren, ja. Und wie wurde das behandelt? Und bei ihr wurde eine Torakotomie und ja, partiell Lobektomie Ja, man weiß durchgeführt. wir wissen es noch nicht genau, weil die Patientin, wir haben ja noch keinen Arztbrief oder wir wissen nicht genau, was Ja, gemacht wurde. Sagen Sie ruhig, die Patientin wurde operiert. wurde Ja, das operiert ist und wurde weit operiert. gefasst. Und was wurde noch gemacht? Nach der Operation bei ihr Radiotherapie durchgeführt. Ja, eine Radiatio oder Radiotherapie durchgeführt. Ja, okay. Gut, Radiotherapie, ist die Patientin in onkologischer und pneumologischer Kontrolle? ja, letzte Kontrolle war vor 4 Monaten. Nächste Kontrolle wird im Mai. Ja, diese chronische Bronchitis, wissen Sie, wie lange die ist? Ist die erst aktuell oder ist die schon langjährig? Ja, bei der letzten Kontrolle, den Arzt hat unser Patient ein Medikament gegeben, aber die Name, den Medikament oder die Dosis leider nicht klar. Ja, sagen Sie ruhig, es ist ein inhalatives, ein Präparat zur Inhalation. Ja, die Patientin hat gesagt, ich nehme das zweimal am Tag, aber wir wissen noch nicht genau, um was es sich handelt. Das wird geklärt. Ja, sagen Sie das ruhig, das wird geklärt. Und bei der chronischen Bronchitis in diesem Fall, die langjährig besteht, gehen wir wahrscheinlich aus von einer COPD. Sagen wir jetzt mal, wir kommen ja nachher noch dahinter, was vielleicht der Sache zugrunde liegt. Wir kommen nachher auf den Nikotinkonsum und auf die Sachen. Was hat die Patientin noch an chronischen Erkrankungen oder an Medikamenteneinnahme Richtung bei einer chronischen Erkrankung? Ja, vor 10 Jahren bei ihr einen Truedektomie Ja. durchgeführt wurde. Deswegen, Warum? Warum? das hat zwei Knoten existiert, aber die Diagnose leider nicht bekannt. Ja, die Patientin hat gesagt, ich hatte eine vergrößerte Schilddrüse, ja. Schilddrüse. Also, Sie ne? berichtet eine Ja, da unten steht es, Schilddrüsenvergrößerung. wissen Sie, Tumor, Schumannodose Rhumanodosa, perfekt. und dann. Erinnern Sie sich und Sie erinnern sich an die richtigen Begriffe. Setzen Sie sie nur ein. Sollten Sie sie benutzen. Ja? Strumanodosa, das war wohl die Diagnose und deswegen fand wohl eine subtotale Thyroidektomie statt, also keine komplette, sondern subtotal. Und deswegen nimmt die Patientin auch ein Medikament? Entroxin, sie berichtet 50 Mikrogramm Okay. regelmäßig. Gut, einmal pro Tag wahrscheinlich, ja. Okay, gibt es sonst noch was? Hat die Patientin irgend noch was berichtet? Von 30 Jahren bei ihr einen Sexio-Caesar. Ja, eine Sektio, kann man ruhig sagen, Sektio oder Sektio Caesarea vor 30 Jahren. Ja, okay, gut. Die Patientin hatte noch etwas erwähnt. Als Kleinkind musste sie eine sogenannte Spreizhose tragen. Ja, bei ihm einen rechte Hüfte, eine Dislokation von rechte Hüfte diagnostiziert. Ja. Und ähnliche Beschwerden hatte ihre Mutter auch Ja. gehabt. Auf die Familienanamnese kommen wir gleich noch. Ja, okay. Genau. Gut. Prima. Jetzt haben wir die chronischen Erkrankungen, also eine langjährige chronische Bronchitis, wahrscheinlich COPD, vor 18 Monaten Diagnose eines Bronchialkarzinoms mit OP und Radiatio. Und vor 10 Jahren war eine Thyroidektomie subtotal wegen Strumanodosa. Und vor 30 Jahren eine Sektio. Ja. Gut. Gibt es Auffälligkeiten in der Familienanamnese? Ja, bei der Familienanamnese ergab einen Bronchialkarzinom bei der Vater. Beim Vater, ja. Ja, Und lebt beim der Vater Vater. noch? Lebt der Vater noch? Leider wegen Bronchialkarzinom verstorben. Okay, und in welchem Alter? 64 Jahre. 68, ja. 68 Ach, Jahre. Alter von 68 68. Jahren ist er an einem Bronchialkarzinom oder Lungenkarzinom verstorben. Und die Mutter? Die Mutter lebt noch. Ja. Sie ist 89 Jahre alt. Ja. Und sie hat Altersucker und eine Arthrose von rechten Hüfte. Ja, sagen Sie mal den Fachbegriff. Ja, Gonarthrose. Nein, das ist Kniearthrose. Ja, Gonarthrose ist Knie. Knie und die Hüfte? Hüfte, Coxa. Coxarthrose. Ja, Ja, genau. Coxa. Coxarthrose. Coxarthrose ist die Hüftarthrose der Hüfte, also der Arthrose der rechten Hüfte. Und ich habe gesagt, Alterszucker, der Begriff Alterszucker medizinisch? Ja, Diabetes mellitus, Typ Typ 2, 2, Typ Typ 2. 2, ja. Na, okay. Gibt es Geschwister? Ja, sie hat einen Geschwister, einen Bruder. Er hatte einen Gicht Erkrankung, Gichtabfall bei ihm wurde diagnostiziert und Schuppenflechte. Ja, kennen Sie den Begriff für Schuppenflechte? Systemic Lupus Erythematosus. Ja, wir sagen eigentlich Psoriasis. Psoriasis. Psoriasis, Psoriasis, das ist die ja. Schuppenflechte. Schuppenflechte, Ja, und der Gichtanfall, haben Sie da einen Begriff für Gichtanfall? ja. Gut, eine gute Krankheit. Wir sagen Ja, Arthritis urica. Arthritis Arthritis. urica, weil zugrunde liegt eine erhöhte Harnsäure. Ja. Und das ist die Hyperurikämie. Hypoglykämie, Hyperurikämie. ja. Und der Bruder hat aber noch eine chronische Erkrankung. Können Sie sich erinnern? Ja, ich habe das nur zwei bekannte Krankheiten. Er hat noch einen Bluthochdruck. Ja, okay, ich habe das nie. Ja, aber den Begriff kennen Sie von Bluthochdruck. Hypertonie, arterielle Ja, arterielle Hypertonie. Hypertonie. Ich versuche einfach nur noch mal, dass Sie sich in das Medizinische, weil wir machen jetzt ja ein fachmedizinisches Training. Gut, okay. Wir haben also eine auffällige Familienanamnese, insofern, dass der Vater mit 68 Jahren an einem Bronchialkarzinom oder Lungenkarzinom verstorben ist. Die Mutter mit ihrer Coxarthrose und mit ihrem Diabetes, der Bruder mit Arthritis urica und Psoriasis. Okay, gibt es sonstige Risikofaktoren bei der Patientin? Risikofaktoren vor dem OP, circa 30 Jahren, die Patienten schon geraucht, circa ein Schachtel Zigaretten pro Tag und treibt nicht Sport und Okay. Wie würden Sie sagen, wenn jemand 30 Jahre lang raucht und eine Schachtel pro Tag raucht? ja, ein Schachtel Ja, pro kennen Sie Tag. da so einen Begriff? Wir sagen 30 Package Years. Packages, ja. Ja, 30 Package Years. Und Packages. ich würde ruhig sagen, die Patientin hat bis